zum Welttuberkulose-Tag fand am 23. März im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Veranstaltung statt, an der die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der benachbarten Einheiten sowie die ausländischen Diplomaten und Vertreter der internationalen Organisationen wie die Interimenvertreter der Weltgesundheitsorganisation und des UN-Kinderhilfswerkes in der TVRK teilnahmen. Nach einigen Reden besichtigten die Teilnehmer die ausgestellten Fotos und den Auftritt einer Hygienepropagandagruppe der Schüler. An dem Tag gab es in Pyongyang und allen Bezirken intensive hygienische Propagandaaktionen.